Scheiße. Ah! so auf alles. Klar, des Weiteren geht man gerne mal feiern, hier und da. Ich habe jetzt einfach alles komplett runtergeschraubt. Also hier und da wird mein Nächsten gebrezelt. Ich höre die Nosings weggebrettert mit den Atzen. I eat a lot of ass. From black to brown to Asian, I eat a lot of ass. I eat way too much ass. It affects my nutrition. Bist, ziehst einfach weiter und weiter und wunderst dich dann auch noch, warum du nicht schlafst. Aber weil du schon so in deinem Modus drin bist, Aber weil du schon so in deinem Modus drin bist, ziehst einfach weiter und weiter und wunderst dich dann auch noch, warum du nicht schlafen. Muckis, ich bin Profi-Junk. denn? und von dort für 20.000 Euro verkauft werden an Bordelle, Millionäre, Perverse und Organhändler. Junkie, ich beginne direkt mit der intravenösen Injektion harter Drogen. Zerstört. mindestens. Oh, schöne Textstempel.